Meine sehr verehrten Damen und Herren, Carissime et Carissimi Convisitatores. Vor etwa 10 Jahren hat eine amerikanische Historikerin in einer Rezension geschrieben, dass die europäische Visitationsforschung, wie sie getrieben wird, von den Italienern, von den Franzosen und von den Deutschen große Aussichten auf erfolgreiches Voranschreiten hat. Diese Perspektive hat Professor Prodi hier realisiert und deshalb bin ich der Einladung, hierher zu kommen, sehr, sehr gerne gefolgt. Außerdem möchte ich sagen, dass es eine sehr große Ehre für mich ist, neben so bedeutenden Visitationsforschern wie Herrn Prodi und Herrn Wünach an einem Tisch sitzen zu dürfen. Die Erforschung der frühzeitlichen Kirchenvisitationen, neuere Veröffentlichungen in Deutschland ist das Thema meines Berichts hier. Der vielseitige Quellenwert der Visitationsakten ist in Deutschland seit über 100 Jahren bekannt. Trotzdem wurden sie nur gelegentlich und dann auch zumeist nur für die lokale Kirchengeschichte herangezogen. Anstoß zu einer intensiveren Beschäftigung mit dieser Quellengattung gab die französische Forschung in der Folge von Gabriel Lebrun. So wiesen Ernst Walter Zeden und Hans-Georg Molitor 1967 in einem schmalen Sammelband auf die Bedeutung der Kirchenvisitation für die katholische Reform hin. In einem Anhang taten sie ein weiteres. Sie stellten eine Bibliographie aller edierten deutschen Visitationsakten zusammen und legten eine erste summarische Übersicht über die in den Archiven der alten Bundesländer liegenden Visitationsakten vor. Die Arbeiten zu diesem Sammelband mündeten in das Forschungsprojekt Konfessionsbildung in Territorien ein, das seit Ende 1973 als Teil des Sonderforschungsbereichs 8, Spätmittelalter und Reformation in Tübingen ein umfassendes und detailliertes Repertorium der deutschen Kirchenvisitationsakten des 16. und 17. Jahrhunderts erarbeiten wollte. Als Vorbild diente ein ähnliches französisches Projekt, der maßgebliche Mitarbeiter sitzt hier neben mir. Freilich bestanden einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen den beiden Projekten, sowohl in der Konzeption als auch in der Durchführung. Das französische Projekt erfasste alle Kirchenvisitationsakten vom Mittelalter bis zum Ende des alten Regimes. Die Eingrenzung des deutschen Projekts auf das 16. und 17. Jahrhundert ergab sich aus der besonderen Fragestellung nach der Konfessionsbildung, das heißt der Herausbildung konfessionell unterschiedlicher Kirchentypen. Dieser Prozess ist gegen Ende des 17. Jahrhunderts weitgehend abgeschlossen. Dennoch wirkt es nachgerade seltsam künstlich, wenn das deutsche Repertorium mit dem 31. Dezember 1699 abbricht. Ein weiterer und sehr gravierender Unterschied besteht in der Auswahl der erfassten Daten. Während das französische Repertorium den Inhalt der Akten nach einem weit ausdifferenzierten Raster erfasst, der mehrere hundert Punkte zählt, beschränkt sich das deutsche Repertorium auf nicht mehr als 24 Punkte, die jedoch ganz grob die gleichen Themen abdecken. Dafür aber erfasst das deutsche Repertorium alle visitierten Orte, und zwar in der Quellenschreibweise. Wie sich später herausstellen sollte, erwies sich gerade dies als äußerst unzuträglich für das gesamte Projekt. Was die konkrete Durchführung anbetrifft, so suchten beide Projekte die Zusammenarbeit mit Historikern, die sich als Fachleute für die jeweils visitierte Region ausgewiesen haben. Den Franzosen gelang dies, den Deutschen hingegen nicht. Über Gründe hierfür kann man allenfalls spekulieren. Meine Spekulation wäre, dass die französischen Forscher bereits arrivierte und allgemein anerkannte und angesehene Personen waren, während der Initiator des deutschen Visitationsprojekts eben erst mit seiner Habilitation beschäftigt war und man ihn noch nicht so kannte. In Frankreich war es wohl eine große Ehre, an einem solchen Projekt mitarbeiten zu dürfen, während in Deutschland das Projekt völlig unbekannt war und auch die Personen, die dahinter standen. Das Bearbeiten der Archivalien lag somit ausschließlich bei den Mitgliedern des Tübinger Forschungsteams. Die Arbeit wurde deswegen überaus zeit- und kostenintensiv. Das heißt, das Geld, das man anderen Forschern geben können, das mussten wir der Gastronomie in den Rachen werfen, weil wir viele Dienstreisen unternehmen mussten. Eine weitere Verzögerung ergab sich durch das höchst mühsame Identifizieren der visitierten Orte. Ich hatte immer befürchtet, dass irgendwelche Lokalforscher mit Mistgabeln und Dreschflegeln kommen und mir das Leben schwer machen, weil ich irgendeine Mühle oder irgendein Gehöft falsch identifiziert habe. Darüber hinaus erwies sich die staatliche Struktur Frankreichs für das französische Projekt in gleichem Maße hilfreich, wie sich die deutsche Kleinstaaterei vergangener Tage für das deutsche Projekt hinderlich zeigte. Dergestalt befinden sich die französischen Visitationsakten zumeist in den staatlichen Archiven, deren Tektonik einem einheitlichen Organisationsmuster folgt. Das bedeutet in der Praxis, dass die Visitationsakten in Frankreich stets unter ein und derselben Archivsignatur zu finden sind. Ich hoffe, dass ich etwas Richtiges sage. In Deutschland hingegen verursachten die territorialen Verschiebungen wie auch die kirchlichen Veränderungen nach dem Ende des Alten Reiches für die Archivalien und für die Archive ein riesengroßes Chaos. Der Zweite Weltkrieg und die Teilung Deutschlands haben diese Situation keineswegs verbessert. Das Aufspüren von einzelnen Akten oder gar ganzen Aktenserien kann somit leicht zu einem Glücksspiel werden. Schließlich geriet das deutsche Projekt aus einem zusätzlichen Grund in Verzug, nämlich durch eine der herausragenden deutschen Nationaleigenschaften, ich meine die deutsche Gründlichkeit. Als ich meine Mitarbeiter seinerzeit anwies, aus Zeitgründen die besonders schwierigen Ortsnamen unbearbeitet zu lassen, sofern deren Zahl 2% der gesamten Ortsnamen nicht übersteigt, da zeigten ihre Gesichter Missbilligung, ja, Ablehnung. Ich hätte sie mit demselben Erfolg auch zum Landesverrat oder zur Kindesentführung auffordern können. So kam es, dass der erste von geplanten 7 Bänden erst 1982 erschien, also 9 Jahre nach Beginn der Arbeiten. Der zweite Band folgte in 2 Teilen, 1984 und 1987, und das war es dann. Eine Frage bleibt allerdings noch offen. Wurde die elektronische Datenverarbeitung bei dem deutschen Visitationsprojekt verwendet? Die Antwort lautet ja. Aber nur in einem sehr eingeschränkten Maß, nämlich zum Erstellen des Registers. Man hätte aus heutiger Sicht die EDV sicherlich in größerem Umfang mit einigem Gewinn einsetzen können. Freilich steckten die Textverarbeitungsprogramme damals noch in den Windeln, in die Kinderschuhe kamen sie erst viel später. Heute würde man zumindest eine Maske entwickeln, nach deren Schema die einzelnen Akten beschrieben werden. Ein weiteres Ziel des Tübinger Forschungsprojekts war es, auf der Grundlage der Visitationsakten den Prozess der Konfessionsbildung genauer ins Auge zu fassen. Hierzu sollten 3 Territorien unterschiedlicher Konfession, lutherisch, katholisch und reformiert, herangezogen werden, bei welchen die Quellenlage hierfür möglichst ideale Voraussetzungen bietet. Ich habe lutherisch gesagt und habe mich damit als Katholik geoutet, denn die Lutheraner selber sagen lutherisch. Die idealen Voraussetzungen für die Bearbeitung nach den Quellen waren das Herzogtum Württemberg für die lutherische Seite, das Fürstbistum Würzburg für die katholische Seite und die Grafschaft Nassau-Dillenburg für die reformierte Seite. Über einige Ansätze kam dieses Vorhaben jedoch nicht hinaus. Es wurden lediglich die Visitationen eines Würzburger Landkapitels aus der Amtszeit des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn 1573 bis 1617 auf die Frage hin untersucht, was sie über die Durchführung der tridentinischen Reform aussagen. Auf eine Zuhilfenahme durch die EDV konnte dabei verzichtet werden, weil es sich dabei nur um einige Dutzend Pfarreien handelte. Dieser Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn war ein Verwaltungsgenie und die Protestanten sagen immer, das Herzogtum Württemberg, das war ein Muster, ein Vorbild in Verwaltungspraxis, aber das bedeutet nur, dass die Württemberger sich mit diesem fränkischen Bischof noch nicht beschäftigt haben. Der ist einfach nicht zu übertreffen. Er hat über alles und jedes Akten angelegt und diese Akten sind, wie ein bayerischer Professor kurz nach Kriegsende veröffentlicht hat, nicht verbrannt im Krieg, sondern sie sind nur diese Akten erhalten geblieben. Das meiste andere ist im Krieg verbrannt. Zudem wurde 1984 ein Sammelband veröffentlicht, der die Forschungslage in England, Frankreich, Italien, Polen und Deutschland darstellte. Mehrere Autoren weilen hier unter uns, einer sitzt sogar neben mir. Einer der deutschen Beiträge befasste sich mit den katholischen Visitationsinterrogatorien des 16. und 17. Jahrhunderts. Dieses Thema ergab sich aus der Beobachtung heraus, dass die katholischen Interrogatorien untereinander sehr viel mehr gemeinsam haben als die Fragenkataloge, welche in den lutherischen oder in den reformierten Kirchenwesen gebraucht wurden. Es zeigte sich dabei, dass sich die katholische Visitation im 16. Jahrhundert überwiegend mit dem Klerus befasste, wohingegen im 17. Jahrhundert daneben weitere Gesichtspunkte an Gewicht zunehmen, wie etwa die wirtschaftlichen Verhältnisse, die Gebäude oder das kirchliche Hilfspersonal. Wenn ich auf die französischen und italienischen Beiträge dieses Sammelbands hier nicht eingehe, dann liegt es nur darin, dass mein Thema sich eben auf die deutsche Forschung beschränkt. Mehr als dieser Sammelband erschien nicht, denn nach 1986 wurde das Projekt nicht weiter finanziert. Trotzdem, auf die deutsche Forschung wirkten sowohl das schmale Bändchen von Zehden und Molitor, wie auch das Visitationsprojekt an dem Tübinger Forschungsbereich jedoch überaus anregend. Unmittelbar an verschiedene Veröffentlichungen des Tübinger Projekts anknüpfend, edierte der damalige Diözesanarchivar von Rottenburg bei Stuttgart, Adalbert Bauer, 1986 vier Visitationsberichte über das Würzburger Landkapitel Neckarsulm. Wie alle Würzburger Visitationsquellen des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts finden sich hier inhaltlich sehr knappe, aber formal verhältnismäßig gleichförmige Aussagen, die auch zeitlich sehr dicht beieinander liegen. Es handelt sich um Akten aus der Zeit dieses Bischofs, dieses Verwaltungsbischofs Julius Echter. Er war so auf die Verwaltung konzentriert, dass er sicher nie heilig gesprochen wird. An eine Auswertung seiner Quellen ging der Herausgeber jedoch nicht, vielmehr verwies er stattdessen auf eine kurz zuvor publizierte Arbeit über ein anderes Würzburger Landkapitel, die ebenfalls auf Visitationsberichten fußt. Bereits 1984 veröffentlichten Marianne Popp und der Leiter des Regensburger Diözesanarchivs Paul May ein Visitationsprotokoll des Bistums Regensburg aus dem Jahr 1508. Dieser Text ist recht bemerkenswert, weil im deutschsprachigen Raum nur sehr wenige aussagekräftige Visitationsquellen aus vorreformatorischer Zeit vorhanden sind. Soweit zu ersehen ist, entspricht die Edition den üblichen wissenschaftlichen Anforderungen. Zu bemängeln ist jedoch, auf welche Weise Paul May in seiner Einführung den Text hinsichtlich der Konkubinatsfälle auswertet. Nicht nur, dass er diese gleich dutzendweise übersieht, das ist ja bei einer Edition sehr leicht nachzuprüfen, er korreliert sie zudem noch mit der Gesamtzahl aller visitierten Geistlichen des Bistums, ohne zu berücksichtigen, dass die häuslichen Verhältnisse positiv wie negativ nur sehr sporadisch in den Bericht eingestreut sind. Er zieht auch die unbesetzten Pfründen als Korrelat heran. Somit stehen 199 Konkubinarier 165 Nicht-Konkubinariern gegenüber, was nicht knapp 10% nach Mais Berechnung, sondern wesentlich mehr, nämlich ganze 55% ausmacht. Und diese 55% würde ich meinen, das ist immerhin noch weit unter dem Durchschnitt. Dies ist ein alter und von kirchentreuen Historikern vielfach geübter Trick, die Zahl von Missständen zu verringern. Man kann eben nicht davon ausgehen, dass dort geordnete Verhältnisse herrschen, wo die Quellen schweigen. 1987 publizierte Paul May eine weitere Quelle aus dem Bistum Regensburg, die aus dem Jahr 1526 stammt und die er als vortridentinischen Visitationsbericht ausführt. Dieser Text ist allerdings von extrem dürftigem Inhalt. Nach Orten gegliedert werden die Geistlichen aufgelistet und dazu noch ihr Herkunftsort wie auch ihre Einkünfte angegeben. Ein bischöfliches Verzeichnis zur Überprüfung der finanziellen Lage, mehr nicht. Der Name Visitation erweckt zu hohe Erwartungen. Und man kann allgemein sagen, in der Zeit vor dem Tridentinum war das die häufigste Quellengattung, die noch so ungefähr einer Visitation entspricht, also wo ein größeres Gebiet Ort für Ort aufgelistet wird und eben nur die Finanzdaten erhoben werden, weil die eben das Wichtigste waren in dieser Zeit für die Bischöfe, nicht die Disziplin. 1986, also ein Jahr zuvor, legte Anton Landersdorfer eine weitere Edition vor. Es handelt sich um einen Visitationsbericht des bayerischen Bistums Freising, um ein kleineres Stück der sogenannten Visitatio Bavarica aus den Jahren 1558 bis 1560, die der Bayernherzog in den Bistümern Freising, Passau und Regensburg sowie im bayerischen Teil des Erzbistums Salzburg durchführen ließ. In seiner Einleitung lässt Landersdorfer den relativen Anteil der Konkubinarier unter den Klerikern auf ähnliche Weise niedrig erscheinen, wie das schon Paul May tat. Er setzt nämlich die Zahl der Konkubinarier in Beziehung zu der Gesamtzahl der Visitierten und kommt somit auf 39%, ohne in Rechnung zu stellen, dass in vielen Fällen keine Auskunft zu diesem Thema vorliegt. Stellt man jedoch die ausdrücklich genannten Konkubinarier den ausdrücklich genannten zölibatär lebenden Geistlichen gegenüber, so ergibt das wesentlich mehr, nämlich 64%. Übrigens wurde dieses große Konvolut, das in Bayern entstanden ist, hier in Trent den Konzilsvätern vorgelegt. Der Bayernherzog wollte damit erreichen, dass die Priesterehe und der Laienkelch gestattet werden. Er hat es nicht erreicht. Und ich rieche hier förmlich den Genus Loci. Trotzdem, die erhaltenen Akten vermitteln ein sehr umfassendes und überaus detailliertes Bild von den kirchlichen Zuständen kurz vor dem Ende des Trienter Konzils. Der Wert dieser Niederschriften ist ganz besonders hoch einzuschätzen, weil eben dort uns das vortridentinische Niederkirchenwesen in einem derart gehaltvollen Maße entgegentritt, wie sonst kaum in Deutschland jedenfalls. Neben den umfänglichen Schlussberichten für die genannten bayerischen Bistümer haben sich aber noch weitere und wesentlich umfangreichere Aufzeichnungen erhalten. Sie entstanden offenbar direkt beim Visitieren und enthalten beträchtlich mehr Informationen als die Schlussredaktionen. Den modernen Leser schrecken sie jedoch ab durch das wirre Chaos ihrer frühneuzeitlichen Konzepthaftigkeit. Da ist beispielsweise unklar, ob der Schreiber noch die Pfarrei B oder bereits die Pfarrei C abhandelt. Zwischendrin beginnt er seinen Text über die Pfarrei A zu überarbeiten, um damit aber unvermittelt abzubrechen und mit B oder vielleicht auch mit C fortzufahren. In weiser Selbstbescheidung beschränkt sich deshalb der Editor auf den Freisinger Schlussbericht, den er mit breit angelegter Einführung sowie mit einem Orts- und Patrozinienverzeichnis versieht. Einen zweiten Teil dieser Visitatio Bavarica edierte 1991 Rainer Braun, nämlich jenen über die bayerischen Teile des Erzbistums Salzburg und des Bistums Chiemsee. Er verfährt ähnlich wie Landersdorfer und nimmt sich ebenfalls den Schlussbericht, den viel einfacher strukturierten Schlussbericht vor. Eine solide und den wissenschaftlichen Anforderungen genügende Arbeit. In einer sehr ausführlichen Einleitung von 149 Seiten geht Braun auf den Inhalt seiner Quelle ein, das ihn zum einen der Welt wie auch der Ordensklerus und zum anderen das Kirchenvolk zu apologetischen Winkelzügen bei der Aufbereitung von Fakten bezüglich klerikaler Normverstöße greift er glücklicherweise nicht. Den beiden Editoren Braun und Landersdorfer ist nicht nur der Inhalt eine Erörterung wert, sondern auch der Quellen wert. So kommen sie dazu, sich Gedanken zu machen über das Verhältnis der von ihnen edierten Schlussberichte zu den umfangreicheren konzepthaften Teilen. Sie suchen zu ermitteln, nach welchen Kriterien die Fakten für die Schlussberichte ausgewählt wurden. Sie tun das zum Teil in der Form einer Konkordanz, wie man es vom Neuen Testament etwa kennt bei den Theologen. Die Fragen waren, sollte Abträgliches verschwiegen werden oder andersherum, sollte solches besonders herausgestrichen werden? Keiner der beiden Herausgeber will sich hier festlegen. Sie bemerken lediglich eine Tendenz, Wiederholungen wegzulassen. Von der Gesamtintention, dass der Bericht ja dazu dienen sollte, hier in Trient die Konzilsväter zu überzeugen, dass der Laienkelch und die Priesterehe unausweichlich seien, würde ich meinen, dass man diese beiden Erscheinungen besonders wohl vielleicht besonders herausgestrichen haben könnte. Bei aller Gründlichkeit und Detailbesessenheit scheut sich Braun, die eruierten Verhaltensweisen in Zahlen zu fassen. Zudem wäre es wünschenswert gewesen, wenn er, genau wie May und Landersberger, ihre Ergebnisse mit denen anderer Landstriche verglichen hätten. Aber möglicherweise ist eine Edition damit überfordert. 1993 fügte der Regensburger Archivar Paul May diesen beiden Editionen zur Visitatio Bavarica eine dritte über das Bistum Regensburg hinzu. Das Wort Edition trifft jedoch der Sache nach nicht ganz zu. May wählte eine Abschrift des Regensburger Abschlussberichts aus dem 18. Jahrhundert und druckt sie buchstabengetreu ab, ohne den Text im Einzelnen zu kommentieren. Seine Einleitung erschöpft sich in mehr oder weniger unverbindlichen Gemeinplätzen, aber immerhin ein erster Schritt auf eine richtige Edition ist damit getan. Wenn wir nun über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinausblicken in andere Länder deutscher Zunge, so sehen wir, dass die Zahl der in den letzten Jahren erschienenen Editionen damit noch nicht erschöpft ist. Es kommen deren zwei hinzu. Die von Anton Gössi und Josef Bannwart über den Kanton Luzern im Bistum Konstanz gelegen und die von Peter Tropper über Kärnten. Beide Editionen sind dickleibig von routinierten Fachleuten angefertigt und sie lassen rundum keine Wünsche offen. Die Texte stammen in beiden Fällen aus dem 18. Jahrhundert. In ihren Einleitungen beschäftigten sich beide Herausgeber primär mit Fragen der kirchlichen Verwaltung. An eine detaillierte sozialgeschichtliche Auswertung ihrer Texte wollten sie in diesem Zusammenhang nicht herangehen. Dies ist eine doch recht vielfältige Editionstätigkeit, aber ausschließlich auf katholische Visitationsquellen bezogen. Von lutherischer Seite liegt aus den letzten paar Jahren nur eine einzige Edition vor. Es geht um das Landgebiet der Reichsstadt Nürnberg in den Jahren 1560 und 1561. Warum das so ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Es ist auch bemerkenswert, dass die katholischen Editionen überwiegend von Kirchenleuten angefertigt wurden, während die evangelische Edition, die lutherische Edition, von einem pensionierten Studienrat und Hobbyforscher gemacht wurde, aber sehr gut. Ich selbst würde vermuten, dass dies in der Art und Weise begründet sein könnte, in welcher Zeden und Molitor 1967 der deutschen Visitationsforschung Auftrieb gaben. Sie wählten sich hierzu ein spezifisches Thema der katholischen Kirchengeschichte aus, die kirchliche Reform nach dem Konzil von Trient, und zudem entschieden sie sich für ein dezidiert katholisches Publikationsorgan, die Reihe Katholisches Leben und Kirchenreform. Diese Reihe existierte schon vor dem Zweiten Weltkrieg und damals hieß sie noch Katholisches Leben und Kämpfen. Die Abkürzung ist KLK und man hat aus dem Kampf eine Kirchenreform gezimmert in den 50er Jahren. Das ist ein Name, der natürlich jeden Protestanten abschrecken muss. Mit einer ganzen Anzahl meiner eigenen Ausarbeitungen verfuhr ich allerdings ganz entsprechend und veröffentlichte sie im Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte, der Zeitschrift des Geschichtsvereins der Diözese Rottenburg und Stuttgart. Diese Impulse für die deutsche Visitationsforschung bezogen sich somit ausschließlich auf den Bereich der katholischen Kirchengeschichte. Der Funke auf die protestantische Kirchengeschichte wollte bisher noch nicht überspringen, obwohl es mittlerweile allgemein akzeptiert ist, dass katholische Reform und Reformation parallele sich entsprechende Erscheinungen des Konfessionsbildungsprozesses sind. Vielleicht ist der Graben zwischen protestantischer und katholischer Geschichtswissenschaft doch noch nicht ganz eingeebnet. Man muss dazu noch in Rechnung stellen, dass die evangelische Kirchengeschichtsschreibung vor allem von evangelischen Geistlichen getätigt wird, die vor allem in Südwestdeutschland aus Familien stammen, die seit der Reformationszeit Pfarrer stellen. Es gibt bei den evangelischen Pfarrern im Schwabenland Dynastien, die Stammbäume machen können, wie sonst nur der Adel. Ich hatte einen Kollegen an dem Sonderforschungsbereich, den fragte ich mal, ob ein Superintendent, der mir begegnet ist in Stuttgart im Jahr 1620, mit demselben Namen wie dieser Kollege, ob er mit dem verwandt ist. Und er sagte kurz und präzise, ja, in direkter Linie. Das ist fast wie beim Adel, muss man sagen. Als normaler Bürgerlicher kann man da nur vor Neid erblassen. Neben den Editionen sind reine Auswertungen von Kirchenvisitationsakten eher selten. Ganz im Sinne der eben dargelegten Vermutung finden sich mit zwei Ausnahmen ausschließlich Arbeiten zum katholischen Bereich. Das sind zunächst mehrere Aufsätze zur Geschichte des Visitationswesens im Bistum Konstanz und zum Quellenwert der frühneuzeitlichen Visitationsakten, außerdem zwei über das Bistum Speyer und eine über das Bistum Würzburg sowie eine über die katholischen Interrogatorien des 18. Jahrhunderts. Es zeigt sich bei letztgenannter Untersuchung, dass die Visitationen sich von einem Disziplinierungsinstrument, das waren sie nämlich im 16. Jahrhundert, zu einer Einrichtung zum Sammeln von verwaltungsrelevanten Daten aus dem Bereich des Niederkirchenwesens entwickelten. Das waren sie dann im 18. Jahrhundert. Der Charakter der Visitation im eigentlichen Sinn des Wortes kam abhanden, denn gegen Ende des 17. Jahrhunderts gingen die katholischen Kirchenbehörden in Deutschland mehr und mehr dazu über, die Visitation auf dem Wege eines gedruckten Fragebogens mit schriftlich zu beantwortenden Fragen durchzuführen. Gewissermaßen eine Visitation auf dem Postweg, eine postalische Visitation. Andererseits aber entsteht auf diese Weise eine exakt gleichförmige und EDV-gerechte Datenbasis. Zu nennen sind ferner noch zwei katholische Aufsätze aus dem Jahr 1994 über die bayerische Bildungs- und Schulgeschichte in Spätmittelalter und Neufrühzeit, die sich zwar ausschließlich aus Visitationsberichten und Protokollen schöpfen, die dies jedoch überwiegend in der Art einer Beispielsammlung tun und somit methodisch keine neuen Wege beschreiten. An größeren Arbeiten haben wir lediglich zwei Dissertationen, nämlich zunächst die von Thomas Paul Becker aus dem Jahr 1989 über Konfessionalisierung in den kölnischen Dekanaten Aargau und Bonn, wobei er den Zeitraum von 1583 bis 1761 behandelt. Anders als viele frühere Arbeiten stellt Becker das Niederkirchenwesen ganz in den Mittelpunkt. Die hohe Kirchenpolitik auf bischöflicher Ebene spielt in seiner Arbeit eine höchst nachrangige Rolle. Die einzelnen Teilaspekte seiner Abhandlung ergeben sich wie von selbst aus dem, was bei den Visitationen inspiziert wurde. Die Kirchengebäude mit ihrer Ausstattung, wobei vor allem Altäre, Taufbecken und Beichtstühle ins Auge gefasst werden, Herkunft, Ausbildung sowie Amts- und Lebensführung der Pfarrer, die religiöse Praxis der Gemeinde, womit besonders gemeint sind Gottesdienst, Kommunionempfang, Sonntagsheiligung, Bruderschaftswesen, Prozessionen und Wallfahrten. Es folgen Schule, Sendgericht, Hebammen, Ehe und Brauchtum. Becker arbeitet quantifizierend, doch ist ein EDV-Einsatz nicht erkennbar. Die eruierten Zahlen interpretiert er mit großer Umsicht und sorgfältig abwägend. Zu guter Letzt ist eine Dissertation vorzustellen, die voraussichtlich erst im nächsten Jahr erscheinen wird. Es geht, Zitat, um die Auswirkungen des Tridentinums im Bistum Konstanz unter besonderer Berücksichtigung des vorderösterreichischen Breisgaus. Das ist eine Landschaft im Südschwarzwald. Eine Arbeit von Irmtraut Betz-Wischnath, einer früheren Mitarbeiterin an dem Tübinger Visitationsprojekt. Wie die Erhebungen jenes Unternehmens ergaben, also des Tübinger Projekts, sind Visitationsquellen des altgläubigen Deutschland, also des katholischen Deutschland, aus dem 16. und 17. Jahrhundert in besonderer Dichte überliefert für die Bistümer Würzburg, Augsburg und Konstanz, wobei Würzburg an der Spitze steht und Konstanz an dritter Stelle kommt. Während aber die Würzburger Akten in fast geschlossenen Reihen vorhanden sind, dank diesem verwaltungsbesessenen Bischof, und die kirchlichen Verhältnisse über Jahrzehnte hinweg mit weitgehend gleichbleibendem Frageraster erfassen, so stellt sich die Situation im Falle des Bistums Konstanz eher gegenteilig dar. Die Frageraster wechseln hier ausnehmend häufig, so dass es nicht möglich ist, über Jahrzehnte hinweg einzelne Gesichtspunkte des Kirchenlebens mit engmaschiger Kontinuität zu verfolgen. Zudem arbeiteten die Konstanzer Visitatoren mit einer weitaus geringeren Disziplin als ihre Würzburger Kollegen, denn die schwäbischen Kirchenaufseher hielten sich viel weniger an die vorgegebenen Fragenkataloge. So kann es sein, dass beispielsweise in der Pfarrei A der wenig kirchenkonforme Lebenswandel eines Kaplans im Mittelpunkt steht, während in der Pfarrei B das neu errichtete Gottes Haus die Aufmerksamkeit des Visitators ganz in Anspruch nimmt, wohingegen es über die Pfarrei C lediglich heißt, hier sei alles in bester Ordnung. Dazu kommt noch, dass bei einigen der frühen Visitationen aus der Zeit um 1570, also kurz nach dem Konzil, die Horaldekane ihre Berichte teils schriftlich der bischöflichen Visitationskommission zuschickten, teils aber auch persönlich vor dieser Kommission erschienen. Das ist wahrscheinlich eine Frage der örtlichen Entfernung. Und das Bistum Konstanz ist das räumlich größte, zusammen mit Passau, im deutschsprachigen Raum. Dass der Informationsgehalt in beiden Fällen recht uneinheitlich ist, bedarf wohl keiner weiteren Erklärung. Damit aber noch nicht genug. In der bischöflichen Kanzlei wurde im Anschluss an die eben erwähnten Visitationen damit begonnen, die extrem unterschiedlichen Berichte der Dekane in eine einheitliche Form zu bringen. Es blieb allerdings bei einem kläglichen Versuch. Dergestalt haben wir also in der Frühphase des Konstanzer Visitationswesens Texte von bunter Verschiedenartigkeit. Später, nach 1600, herrschten geordnetere Verhältnisse, doch wurde seit dem frühen 17. Jahrhundert ein mehrgliedriges Visitationssystem praktiziert, bestehend aus Klostervisitation, Dekanalvisitation und Generalvisitation, was die Auswertung der Akten nun wieder in anderer Hinsicht erschwert, denn die überlieferten Texte lassen sich nicht immer problemlos einer der genannten Kategorien zuordnen. Hinzu kommt noch erschwerend der aktuelle Ordnungszustand der Konstanzer Visitationsquellen. Vermutlich im 18. Jahrhundert wurden die zunächst aus losen Blättern und dünnen Heften bestehenden Protokolle und Berichte zu dicken Folianten zusammengebunden, wobei ein vollkommenes Durcheinander entstand. Verschiedentlich sind sogar Teile einzelner Akten auf mehrere Folianten verteilt. Angesichts solcher Umstände wundert es nicht, dass die Erforschung der nachtridentinischen Zustände im Bistum Konstanz bisher vergleichsweise wenig Gebrauch von den Visitationsakten machte. Die Arbeit von Frau Betz-Wischnath gewinnt deshalb geradezu Pioniercharakter. In überaus mühevoller Kleinarbeit hat sie sich den sich mehrmals ändernden Visitationsvorgang untersucht und die vielfach zerstreuten und vermischten Fragmente einzelner Aktenstücke einander zugeordnet. Ganz so chaotisch wie im Bistum Konstanz ging es gewiss nicht überall in deutschen Landen zu. Sie müssen Ihr Bild von Deutschland als einem Land, in dem Ordnung und Disziplin herrscht, mindestens für frühere Jahrhunderte total revidieren, meine Damen und Herren. Aber an der Arbeit von Frau Betz-Wischnath lassen sich bestens einige der Schwierigkeiten demonstrieren, mit welchen ein deutscher Visitationsforscher sich auseinanderzusetzen hat. Eine geografisch wie chronologisch weitreichende und dabei absolut gleichförmige Basis von Daten ist im alten Deutschen Reich wohl höchstens ausnahmsweise einmal zu gewinnen, aber nicht für die frühe Neuzeit. Höchstens die Daten von dem genannten Fürstbischof Julius Echter aus Würzburg. Der Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung dürfte unter den gegebenen Umständen wohl mit gewaltigen Schwierigkeiten in Deutschland verbunden sein. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.